Jetzt spiele ich noch ein kleines Lied, ein Wunsch für unsere beiden Feuerwehrleute, die hier links und rechts hinterm Vorhang stehen. Ich nenne sie liebevoll meine beiden Zündelmänner. Und die haben sich dieses Stück gewünscht. Und mit diesem Lied habe ich etwas gewonnen, und zwar eine Freifahrt auf dem Wasserwerfer durch Frankfurt und einen 14-tägigen Badeurlaub im Mekong-Delta und ein kleines Grundstück auf den Golanhöhen. Muss ich aber selbst verteidigen. Sie werden vielleicht gemerkt haben, die Knöpfe an meinem Hemd, die blinkern so ein bisschen. Man nennt mich auch Otto Glitter.